Bernd Gürtler schreibt in dem Leitheft zu Pop 2000, die Pudis stehen mit ihrem schamlos abgekupferten Ikarus für das Mittelmaß, das die ganze DDR durchzog. Zitat Ende. Aber diese Gruppe wurde von den Fans heiß geliebt. Die Pudis hörten wir mit Ikarus. Bis zu den Nachrichten noch einer der Highlights von Pop 2000, die Düsseldorfer Gruppe Neu aus dem Jahre 1972 mit Hallo Gallo. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.